1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ihr merkt vielleicht, ich bin etwas atemlos und das hat einen Grund. Ich komme gerade, und dieses gerade ist wörtlich zu nehmen, von einem Festival in Dänemark aus Aarhus, dem Spot-Festival. Die Rückfahrt von diesem Festival hat sich so chaotisch und so kurios zugetragen, dass das für mich zu einem reinen Horrortrip geworden ist, über den ich vielleicht auch noch zwei, drei Sätze hier oder da verlieren möchte. Ich muss die heutige Show wirklich voll aus der Hüfte schießen und habe mir gedacht, wir gehen erstmal krautwärts. Hier ist The Black Neon mit Ode to Immer Wieder. Oh, wenn das jetzt auch... Nee, Freunde. Das kriegen wir aber hin. So, soll ich nochmal den ganzen Sermon von vorne? Mache ich nicht. Nein, wir starten. 1Live 4, Musik mit warmen, analogen Synthesizer-Keyboards. Musik Cargo haben wir eben gehört, ein Duo aus Düsseldorf, das seine Lektion unter anderem bei dem legendären Neumusiker Klaus Dinger erlernt hat, der ja vor kurzer Zeit gestorben ist. Musik Cargo kommen jetzt in Kürze mit dem neuen Album Hand in Hand. Ich kann nicht an mich halten, jetzt schon daraus Musik zu spielen. One-Way-Ticket war der Track eben. Und dann gerade verklungen. Ich bin echt froh, dass ich diese Band noch entdeckt habe. Noch deshalb, weil das Album bereits Ende April erschienen ist. Cinna DC ist eine dreiköpfige Krautrock-Band, Elektronik-Band aus Genf in der Schweiz. Crystallized heißt ihr Album und daraus haben wir gerade Musik gehört. Hier kommt ein Track aus dem neuen Album von Abe Duke. Ich habe den Track im Zug gehört. Wenn ich mich richtig entsinne, geht es um die Stärken des Techno Strong und darum, dass die schon so lange existieren. Long, das sind die Aussagen, die Kernaussagen, die im Wesentlichen jetzt eigentlich zu hören sein müssten aus dem Munde von Blake Baxter, der sich als Vokalist hier an die Seite von Abe Duke gestellt hat. We'll be right back. Wake up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, 1 Live 4. Wir hörten gerade Musik aus dem neuen Ape Duke Album Don't Be So Mean. Aus meiner Sicht kann das was. Viele pumpende Tracks mit so schönen kaputten Sounds, die das Ganze begleiten, unter- und übergleiten, wie das hier eben zu hören war im Titel Wake Up. Dieser Track hier stammt von Markus Fix, Oh Yes, I Like It, Render heißt er, und stammt von einer Label-Compilation aus Japan. Verantwortlich ist das Lantern-Label aus Tokio, Monazite, so heißt diese Label-Compilation, aus der wir hier Markus Fix mit seinem Beitrag hören. Ich sag schon mal den weiteren Werdegang. Es geht dann weiter mit Code 9 und LD und dem Titel Bad, und von da möchte ich in einige mehr oder auch weniger Grime gerichtete Tracks springen, unter anderem das neue, das ist kein Grime-Album, das neue Album von Speech Label aus England vorstellen und dann auch zu einem Grime-Thema aus Kopenhagen kommen, das ich auf dem Spot-Festival im dänischen Aarhus jetzt übers Wochenende entdeckt habe. Die Rede wird dann sein von Lucy Love. Thank you. 1-3-4, Ladies and Gentlemen, ganz kurzer Blick auf die Straßen hier im Sektor. Es staut sich mächtig hier und da. Okay, an dem von mir eben hier schon annoncierten Fahrplan soll sich aber soweit nichts ändern. Es geht weiter mit Code 9 und LD Bad. Come. Dead wrong. It's Casper again, you should know. Hey yo, the whole dance is about to blow. When you hear the gunshot, time to get low. Get low. Get low. Big bad show, so just like a gunshot. Everybody in the house, get flat when you hear that. Big bad show, so just like a gunshot. 16 rows, get nowhere on that. Get start pooping on them pants when they hear that. Sudden boy run, sudden boy fear that. Champagne get licked when you spill that. Split get knocked from your hand, can't build that. Y'all get bumped, why get bruised? Step on your ankles, step on your shoes. 16 rows, start run like a stamping. Oh, one, two, minute. Up on the mic bleed. DJ run, get you on the mic lead. The media, medical, and tips on the money. 999, boy, your phone better call it. Ambulance come, baseline solid. Big bad tune, you can never ignore it. Yo, what name? What song? What you call it? Big bad tune, sound just like a gunshot. Everybody in the house, get flat when you hear that. Mayday, mayday, going on crazy. Send for the army, send for the navy. Not for the chance, this is no hey baby. It's some hit, call my lady. Something in the rhythm, make a man go mental. Pocket full of shells and one instrumental. Shoot up the dance and bounce in a rental. To the next spot to knock out your dental. Who's the dopest? Who can make a crowd stop swarm like locusts? Blow more back anytime they approach it. Step on the soundboy just like roaches. Rambo gun, Rambo would run. Back to his bamboo shack in the sun. Hit me the man who can take out this one. One more down on my stick and it's done. Big bad shoe sound just like a gunshot. Everybody in the house, get flat when you hear that. Rounds, rounds, so many rounds. Holes in the ceiling, holes in the ground. Holes in the walls, holes in your leg. Holes in your chest and holes in your head. No one's safe, can't call run from. Two turntables, a mic and a shotgun. Anytime it plays, it's like Bojo Banton. Murderer. Big bad shoe sound just like a gunshot. Everybody in the dance, get flat when you hear that. It's Casper again, you should know. Hey yo, the whole dance is about to blow. When you hear the gunshot, time to get low. Get low. Get low. Get low. Big bad shoe sound just like a gunshot. Everybody in the dance, get flat when you hear that. And all day, every day, daddy was a DJ. With his pointed buckled shoes and his black leather trousers, daddy would be spinning records for several hours. My daddy was a star, a funky man on the block. Black 80s disco was played around the clock. Daddy loved music, daddy loved beer, daddy was his life was crystal clear. Cause daddy loved music, cause daddy loved beer. Cause daddy was simple, his life was crystal clear. His life was crystal clear. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. And all day, every day, daddy was a DJ. Daddy's beats always mixed, his needle never jumped. His homemade speakers made the bassline thump. With his shiny wet look and his Technic turntables, my daddy was on fire so much he rocked the neighbor's cradle. Daddy loved dancing, daddy loved beer. Daddy was simple, his life was crystal clear. His life was crystal clear. His life was crystal clear. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. And all day, every day, daddy was a DJ. Daddy was a DJ. DJ, DJ. Daddy was a DJ. DJ, DJ. Daddy was a DJ. DJ, DJ. Daddy was a DJ. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. And all day, every day, daddy was a DJ. Daddy loved music, daddy loved beer. Daddy was simple, his life was crystal. Crystal clear. My daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. And all day, every day, daddy was a DJ. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. My daddy was a DJ. My daddy was a DJ. Daddy was a DJ. And all day, every day, daddy was a DJ. Daddy's little girl that makes me tough. considered your old age. Flipping through the papers for the racing page. Looking for pennies to put a bet up in the bookies. Looking at women, but too old for the looking. Can't get a cookie out of any cookie jar. This bar's them pass on, long time spar. Wish you could have sparred with your spar them car. White run by yourself, fitness can't get your charge. Looked upon by you two, pass you and bars. Like old man moves, these premonitions I give to you. Without any charge, that's free, oh boy. Like a hug from you, oh boy. Like a kiss on the cheek saying, how was school, oh boy. Or happy birthday me, oh boy. But still you an old boy. Grey hair fill your head like an old man. When your hands, then my sneakers gonna hold your hand. I guess it will be one of my eight siblings. Yeah, eight, six, different mother straight. I didn't grow with them, I hardly know them. My fish and my blood to me, that's heartbreaking. I wanna link them, I hope they got patience and overstanding. To know when I'm standing face to face with them, I feel abandoned. I see my father in their eyes, and I just can't stand it. I'm daddy's little girl that makes me tough. You never held my hand. Won't hide from me, she knows it's shit. I got too many flies on me, got spies on me. That's why I had a black star 9 on me. And one day she'll be on the grind like me, doing music, spitting on a hype like me. SD girl spraying on the stage like me. The first beat she makes will be Snowman remix. She can make beats like me. And when I play Stormy River, she gets mad, puts on a screw face just like me. So I know she's got it, the gift that possesses of where the street mess and stay close to me. Cause money's the key. I run around freely getting it, just so me and you eat. She's daddy's little girl. Daddy ain't washed up yet, cause I'm living in a studio, lost, upset. When I find myself after all this music, I'll be watching her performing her set. She might wanna be a nurse or a vet, but I'll lock that off, cause music's best. I cruise for the press like, who's gonna make an album this good? Daddy, yes. He's the best in his 2-6 now, still no one's testing, most man arresting. I can't rest cause you're 7 months right now, and I get a big pain in my chest. If I don't see you, I gotta ring up and check. But one day, we'll receive a big check and fly around the world, I'll show you a vision. All I want in return is respect, she's daddy's little girl. Girl. Daddy's little girl. Daddy's little girl. Yo. And she loves dadda, there's no one above dadda. Dadda signed to big dadda. It's my duty, I'm back with a banger. I'm a real striker, not a goal hanger. You soon see Leah on a stage show banner. Leah, this money's too good by the hour. And it pays by the minute, life BA, that's why I'm in it. See, I love money like Nana and Raymond, Patrick and Macca. Them man showed me how to be a stacker. And now I've got to show you, school you, throw you in the deep end. Cause the world's getting madder. When you get old, the streets will get badder. That's why you gotta climb the musical ladder. She won't get clouded, lost in the manor. I ain't sad, I'm happy I had her. Daddy's little girl. Daddy's little girl. Eins live hier. Ich will hier ganz kurz mal eben den Plattenspieler abziehen, damit ich hier in Ruhe das sagen kann, was ich gerne sagen möchte, nachdem ich nun einige Titel in einer Linie gespielt habe. Nach Code 9 und LD mit Bad kam ein Track aus dem neuen Casper-Album. Nachdem ich schon einige eher cheesige Tracks von ihm gespielt hatte, nun mal einer, der vielleicht typisch ist für das Album. Heavy Bass Action, sehr nackt. Die Tracks, wenn man will, gleichwohl vokalisiert. Eine ganze Reihe von Tracks mit MC Dynamite. Einige von euch werden den vielleicht kennen in Zusammenhang mit Metalheads Goldie. Da ist er eigentlich der MC, der Drum and Bass MC, der mit vielen Artists des Metalheads Labels in den vergangenen Jahren unterwegs gewesen ist und der jetzt auch nicht zuletzt für sich die Herausforderung annimmt, mal zu Dubstep-Tunes seine MC-Künste zu zelebrieren. Und das macht er sehr gut und spannend, wie ich finde. Ratatatat, das war der Track, den wir von Casper zusammen mit MC Dynamite aus dem Album Everybody's Talking, Nobody's Listening gehört haben. Danach kam Lucy Love. Das ist eine kleine, sehr dynamische, hochenergetische Frau aus Kopenhagen. Ein Krauskopf, die mich von ihrer Körpergröße und von ihrer Energie her sehr stark an Lady Sovereign erinnert hat. Diese Lucy Love habe ich jetzt auf dem Spot-Festival gesehen im dänischen Aarhus. Ich habe das jetzt schon 3-4 Mal heute Abend erwähnt. Will ganz kurz sagen, worum es sich dabei handelt. Ein dreitägiges Festival, das in erster Linie so eine Drehscheibe, ein Forum ist für skandinavische neue Acts, Pop-Acts, Rockbands, natürlich Musik im Grunde aller Couleur, mit Gästen, vereinzelt allerdings in diesem Jahr aus den USA. Daedalus sollte kommen, konnte dann aber nicht, oder auch Emiliana Torini aus Island. Aber weitgehend ist es eben eine skandinavische Sache und für mich hochinteressant, über 3 Tage geballt eben Bands und Artists zu sehen, die man weitgehend noch nicht gekannt hat. Und gerade die dänische Popmusik hat ja in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch durch viele staatliche Fördermaßnahmen, Zuschüsse bei Tourneen, Ähnliches, sehr an Aufschwung und Fahrt gewonnen. Einige von euch werden vielleicht auch die Gruppe Alphabeat so halb im Ohr haben, die hier bei 1Live im letzten Jahr auch relativ häufig zu hören war. Eine dänische Band, die mittlerweile in London lebt und auch in England relativ viel Erfolg bisher haben konnte. Also das läuft ganz gut und aufgefallen ist mir in diesem Jahr, wie gesagt, Lucy Love aus Kopenhagen mit einem DJ, die sehr minimalen Grime-orientierten, Grime-lastigen Hip-Hop zelebrierte. Darunter waren Party-Tracks, wie der eben gehörte, Daddy Was a DJ, aber auch Tracks, die also wirklich ganz auf die Bassline setzten und auch Grime getaktet klar und deutlich daherkamen. Super Billion ist das Album von Lucy Love. Der Vater, der Daddy, war so etwas wie der rote Faden. Daddy Was a DJ, der Track von Lucy Love, und danach dann Daddy's Little Girl von der englischen Rapperin Speech LaBelle, 25 Jahre alt, die jetzt ihr sehr fein gesponnenes Album Speech Therapy veröffentlicht, das sie zusammen mit einem Künstler des Ninja Tune Labels aufgenommen hat, nämlich Low-Tech Hi-Fi. Dem einen oder anderen wird dieser Name vielleicht etwas sagen. Ein britischer Artist, den es aufgrund seiner Freundin schon vor längerer Zeit nach Australien verschlagen hat. Das ist nicht so wichtig. Speech LaBelle. Und gerade verklungen dann Wiley mit Baby Girl. Auch hier ist der Daddy natürlich im Mittelpunkt des Geschehens. So, okay, ich drehe mich wieder um zum nächsten Vinyl. Hier kommt Idle Tech mit Snowburst. 1Live. Infos. Mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Kritik an Klimabewusstsein von Unternehmen. Hitzerekord in Südwestdeutschland. Und das Wetter bringt morgen wieder viel Sonne. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat viele Unternehmen als zu passiv im Klimaschutz bezeichnet. Beim sogenannten Weltwirtschaftsgipfel zum Klimawandel in Kopenhagen sagte Ban, dass nur ein kleiner Teil der Firmen den Klimawandel ernst nehmen würde. Zu viele würden so wörtlich Däumchen drehen und darauf warten, dass andere handeln. An der Konferenz nehmen mehr als 500 Vertreter großer Unternehmen teil. In Kopenhagen soll im Dezember das Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls zum Klimaschutz vereinbart werden. In Wien sind bei einer Schießerei im Tempel einer indischen Glaubensgemeinschaft mindestens 11 Menschen verletzt worden. Offenbar war es während der Predigt eines Gurus der Sikhs zu einem Streit gekommen. Der Mann war aus Indien nach Österreich gereist, um dort vor den Gläubigen zu sprechen. Während der Zeremonie griffen 6 Männer mit Messern und einer Schusswaffe die anwesenden etwa 200 Teilnehmer an. Die Täter sollen nicht mit den Lehren einverstanden gewesen sein, die in der betroffenen Wiener Gemeinde verbreitet wurden. In Österreich leben etwa 10.000 Anhänger der Sikh-Religion. Der Tag heute war der bisher wärmste in diesem Jahr. Im Südwesten von Deutschland lagen die Temperaturen heute nach Angaben des Wetterdienstes Meteomedia in einigen Orten bei über 34 Grad. Allerdings gehen die Wetterexperten davon aus, dass der Rekord schon morgen wieder geknackt wird. Mainz und Freiburg steigen in die Fußball-Bundesliga auf. Auch noch Chancen haben die Nürnberger. Sie gehen in die Relegation gegen Cottbus. Abgestiegen sind Wiesbaden und Ingolstadt. In die Relegation muss Osnabrück gegen Paderborn. Und das sind die Ergebnisse der NRW-Vereine vom letzten Spieltag der zweiten Liga. Aalen verliert gegen Fürth 2:4. Duisburg besiegt Osnabrück 4:1. Aachen gewinnt gegen Augsburg 4:0. Und Mainz besiegt Oberhausen 4:0. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird trocken und klar. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Morgen wieder viel Sonne und die Temperaturen ziehen noch etwas an. In Bad Salzuflen bis zu 24 Grad, in Lünen 26 und in Remscheid bis zu 27 Grad. Am Dienstag ziehen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen liegen dann zwischen 20 und 25 Grad. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund. Erstmal zwischen Rehren und Feldheim. Baustelle 5 Kilometer stockender Verkehr. Und weiter zwischen Hamm und Kamener Kreuz. Baustelle 12 Kilometer stockender Verkehr. A4 Olpe Richtung Köln. Zwischen Gummersbach und Bielstein. Baustelle 2 Kilometer. Und A44 Kassel Richtung Dortmund. Zwischen Kreuzwerl und Unna Ost. 3 Kilometer Stau. Eins live. 4. Okay, ich möchte hier weitermachen mit einem Klassiker, will aber nicht verhehlen, was ich zuvor noch gespielt habe. Eine, nennen wir es einfach mal im Moment so, Elektronik-Jazz-Experiment orientierte Dreierformation aus Pisa in Italien. Wir kennen alle den schiefen Turm und mit den Klängen vor den Infos kennen wir dann jetzt auch die dreiköpfige Band Comfort. Die kommt nämlich aus Pisa und hat vor kurzem ihr Album Sleep Talking Shared veröffentlicht, aus dem ich hier eben Musik gespielt habe. Jetzt zu einem Klassiker, der mir mal wieder in den Sinn kam, nach mehrmaligem Hören des Debütalbums von Martin Dijkers aus den Niederlanden, weil es hat ja hier und da so den Smell, den Geruch der Fusion-Musik Anfang des neuen Jahrtausends und einer, der da ganz vorne war zu der Zeit, das war Modaji, so richtig ausgesprochen mit seinem Laws of Motion-Album, aus dem möchte ich hier zunächst Musik spielen.

Wir sind hier bei 1Live4. Ich hatte eben Modaji mit einer älteren Nummer mal wieder ins Spiel gebracht und dann schon den Verweis in Richtung Martin Dijkers getätigt, der dann auch prompt kam mit dem meiner Ansicht nach stärksten Stück seines Debütalbums Great Length, nämlich Vancouver. Im Anschluss daran und damit hier im Hintergrund läuft ein mir bisher nicht bekanntes Duo aus Zürich in der Schweiz, Soul Tourist, mit dem Titeltrack ihrer aktuellen 12er Forever. Weitermachen möchte ich jetzt mit einem Trio aus Berlin, über das in den letzten Wochen schon viel geschrieben und auch geredet worden ist, Moderat. Hinter Moderat stecken einmal die beiden Akteure von Mode Selector plus Apparat alias Sascha Ring, der immer dann, wenn er singt, ja so frappierend auch stimmlich an Tom York von Radiohead erinnert. Das neue Album von Moderat, diesem Trio heißt entsprechend Moderat, kommt mit wunderschönen plüschigen Tracks daher, mit Sommergrooves, sehr elegant das Ganze, schließt grandios ab mit einem Shackleton-Remix und hat auch den ein oder anderen Verweis in Richtung Two-Step. Ganz besonders denke ich da an Rusty Nails, einen Track, den ich hier bereits im TRG-Remix gespielt habe, den wir jetzt im Original hören von Moderat. Hier ist Rusty Nails. 1Live 4, Ladies and Gentlemen, hier kommt der sagenumwobene neue Track, die neue Zusammenarbeit zwischen zwei absolut kultigen Left-Field-Produzenten. Auf der einen Seite hören wir hier Burial, auf der anderen Seite Fortet. Beide zusammen hier mit Musik aus ihrer neuen 12er. Das hier ist der Titel Moth, Burial und Fortet. Thank you. Things have been going wrong long enough to know everything is right. Been walking in the dark long enough to know I finally seen the light. I've been losing long enough to know when I find one. Even a blind man can tell when he's walking in the sun. Cried enough tears, and know this feeling called a smile. And I've been bottom wrong long enough to know when I do it in style. Been run long enough to know there's no more need to run. No. And even a blind man can tell when he's walking in the sun. At my back, and I'm sailing on a ship that's over. overdue. Well, I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance, you. And I've seen enough bad time, no good times begun. Yeah. Even the blind man can tell when he's walking in the sun. Walking in the sun. Baby, don't worry. Don't be silly. You will love me. Baby, in your dreams, we're lost and found. Sky. I see a candle. It's in my window. I'm gonna show you. I'll see you soon. Our sun will shine in the northern sky. And our moon will rise in the candlelight. Embrace this dark place where I'll stand. Thank you. 1 Live 4, ich habe mich hier länger nicht gemeldet, Ladies and Gentlemen, das geschah aber nicht aus Gründen irgendwelcher Faulheit oder sei es, dass ich hier einen Spaziergang aus dem Haus heraus gemacht hätte. Nein, ich habe hier ganz sinnig zugehört und dachte mir, es ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, einfach mal ein paar meditative, psychedelische, wie könnte man sagen, kammermusikalische Tracks einzustreuen und ihnen als Rahmen, das habe ich nämlich getan, die neue Zwölfer von Burial und Fortet zu geben. Zunächst hörten wir den eben schon angekündigten Titel von Burial and Fortet. Dann kam Scott Herron, den viele von euch sicherlich unter anderem kennen als Prefuse 73, als jemanden in Sachen Abstract Hip-Hop Pionier, der sein Projekt Seventh and Severless wieder ins Leben gerufen hat, das er meines Wissens vor Jahren auch völlig alleine betrieben hat, das jetzt aber als Trio funktioniert. Das neue Album von Seventh and Severless, das war glaube ich auch zu hören, beschäftigt sich mit brasilianischer Musik, die sehr zerspielt, sehr psychedelisch präsentiert wird. Viel, viel besser aus meiner Sicht als das miniaturartig daherkommende neue Album von Prefuse 73, um das ich hier, um ehrlich zu sein, wirklich weitgehend einen Bogen zuletzt gemacht habe. Das neue Savalas und Seventh and Savalas Album heißt La Lama. Dann kam Carlos Nino, den ich hier zum Beispiel beziehungsweise mit seiner Formation, seinem Projekt Amon Contact schon diverse Male gespielt habe. Diesmal ein neues Album von Carlos Nino and Friends, also mit Freunden. Und das Album heißt High With a Little Help From und kommt auch sehr ambient, sehr verspielt mit leisen, fast unhörbaren Klängen, die am Ende vielleicht beabsichtigen, uns alle so ganz leicht in einen süßen Schlaf zu wiegen. Hallo, noch jemand da? Denn danach kam Fink, der Engländer mit seinem neuen Album, das heißt Sword of Revolution, und schließt mit einem fast schon spirituell geratenen Titel, nämlich Walking in the Sun. Diesen habe ich gespielt, um dann weiterzumachen mit der kalifornischen Rockband Sleepy Sun. Die sind großartig. Embrace ist das erste Album, was ich von ihnen kennenlerne, mit Songs, die man im übertragenen Sinne oder denen man im übertragenen Sinne unterstellen könnte. Sie lagen lange in der Sonne, sind gegerbt worden. Einige wunderschöne bluesige Schlieren ziehen sich durch die Tracks, die sich dann aber auch schon mal sehr lärmend verdichten, aber das alles mit ungemeiner Lässigkeit und Souveränität gespielt, teilweise groß in die Länge gezogen auf 6-7 Minuten. Embrace, ein großartiges Album von Sleepy Sun. Und abgeschlossen habe ich das Ganze wiederum mit Burial und Fortet, einem Titel, der hier fast schon mit balinesischer Gamelan-Musik daherkam. Der Titel heißt Wolf Cup und ist entsprechend die zweite Seite der aktuellen 12-Inch von Burial und Fortet. Ich muss mal gerade schauen, wie wollte ich denn jetzt weitermachen, genau mit einem Mann aus Dänemark. Sein Name ist Rum Pistol. Vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu ihm. 1 Live 4. Richtig, richtig. Und damit herzlich willkommen zum Montagsteil dieser Show hier. 1 Live mir, 4, nicht mir, so heiße ich noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es noch so weit kommt. Also 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, wollte ich sagen. Am Montag, zu Beginn dieses Tages, was ich morgen nach dem Frühstück machen werde, steht jetzt schon relativ fest, mir das neue Album von Phoenix aus Frankreich endlich anhören, was ich in den letzten Tagen nicht geschafft habe, aufgrund diverser Verwicklungen, die mit diesem Festival zusammenhängen, auf das ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte. Sehr wohl machen wir aber weiter mit Phoenix zunächst, nämlich mit der aktuellen Zwölfer, Listomania im Alex Matrick Remix. So, hier kommt der Track. Alles klar, so.

1Live4, ich mache hier einen ganz kleinen Break, weil wir gerade ein Album gehört haben, das für mich zu den spannendsten Pop-Alben dieser Tage zählt. Es stammt von dem schottischen Duo Marmaduke Duke, hinter dem J.P. Reid und der durch seine Tätigkeit Kopf bei Biffy Clyro bekannte Simon Neil stecken. Duke Pandemonium heißt dieses Album, das mit hanebüchenden Querschlägern und oft überraschenden Ideen daherkommt, die Mann und Frau allerdings locker überleben kann, wenn man sich an dem festhält, was moderne Popmusik heute gerne für sich in Anspruch nimmt und was letztendlich auch unerlässlich ist, nämlich eine Tanzbarkeit. Und die Grooves, die die beiden hier als Marmaduke Duke entwickeln, die sind ganz fantastisch, sehr vielschichtig, sehr dicht, aber auch fesselnd und laden ein, ihnen zu folgen. Demon, also Teufel, ist ein gut gewählter Titel vom Namen her, oder Dämon, den ich hier gerade gespielt habe von Marmaduke Duke. So, und damit komme ich zu einer dänischen Band, die ich jetzt auf dem besagten Spot-Festival entdeckt habe, das über insgesamt 3 Tage sich im dänischen Aarhus über die Bühnen zog. Es gibt da eine ganze Reihe von Bühnen, die Stadt ist ideal gebaut dafür, schöne Studentenstadt, die sehr eng zusammenliegen, teilweise in einem einzigen großen Haus, einem Musikhuset genannten Haus mit zahlreichen Kongress- und sonstigen Sälen, in denen man locker 5 Konzerte innerhalb von 10 Minuten sehen kann, wenn man sich natürlich, vorausgesetzt man ist zufrieden damit, jeweils nur 1 oder 2 Minuten vom entsprechenden Künstler zu hören. Aber es treten traditionell auf solchen Festivals auch Künstler auf, die es nicht verdient haben, länger gehört zu werden. Aber das gilt lange nicht für alle. Diese Wayne Saints Go Machine sind eine auffällige Band. Wie überhaupt auffällig ist das dänische Popmusik, das ist vielleicht ein Kennzeichen vieler kleinerer, nicht nur europäischer Länder, dass diese Bands sehr schnell natürlich mit ihrem eigenen Land in An- und Abführungen fertig sind. Sie bekommen Preise, sie werden im Radio gespielt, zumeist mit ihrem ersten Album. Sie machen eine Tournee durch 3, 4 Städte, sei es in Belgien die belgischen Bands, in Dänemark die dänischen oder in Holland die holländischen Bands. Und dann ist der ganze Spuk oft vorbei nach einem Jahr und man fragt sich, was machen wir denn jetzt? Wir können das ganze Theater nicht mit dem zweiten Album nochmal machen. Das hat sich relativ schnell erschöpft. Also drängt es diese Bands natürlich ins Ausland, insbesondere was die dänischen Bands betrifft. Nach England. Nicht umsonst gab es auf diesem Festival eine Diskussionsveranstaltung mit dem aus deutscher Sicht gesehen vielleicht putzigen Thema: Wie schafft man als dänische Band den Durchbruch in England? Ich glaube, eine solche Diskussion wäre hier in Deutschland, wo der Markt ja wesentlich größer ist, wäre hier so nicht denkbar. Eine Band, die vielleicht in dieses Schema passt, ist When Saints Go Machine. Es fällt immer wieder auf, dass im letzten Jahr habe ich viele Bands gesehen, die so ein bisschen diese fragile, zerbrechliche, schön melodische Coldplay, Radiohead Richtung anschlugen. In diesem Jahr gab es vereinzelt Bands, die schon so ein bisschen, wie könnte man sagen, in den Progressive-Bereich New Yorks reinbrechen, so Referenzen schaffen oder assoziieren lassen in Richtung TV on the Radio und solche Bands. Und ich glaube, bei When Saints Go Machine ist das der Fall. Da wird auch möglicherweise ganz schnell oder zu schnell ein Konzept entwickelt, das, wenn man dann aus Dänemark raus will, wo man sich sagen lassen muss, ja, das gibt es in der Form eigentlich schon. Trotzdem ist das nicht schlecht und nicht unspannend, was die Band macht. Ten Makes a Face heißt das Album, aus dem ich mal ein Stück spiele, um jetzt noch einen Nagel hier in die Wand zu treiben. New Elvis heißt der Track, der den ein oder anderen vielleicht auch mit seiner dichten Rhythmik an einen, sagen wir einfach mal, Blockparty-Titel erinnern wird. When Saints Go Machine. Broken heart, now the sun won't shine. Okay, ich knüpfe an meine Ausführung einfach nochmal an. Ich bin ja nun selber Westfale und neige so an sich so zu der Haltung, ruhig Blut und nichts überstürzen. Aber mir fällt das im Grunde seit vielen, vielen Jahren auf, das ist meine persönliche Meinung, dass viele Bands, wie gesagt, aus kleineren Ländern sich so aus dem Nichts instand setzen und irgendeiner Sache hinterherlaufen, die sie dann zumeist eh nicht schaffen, dann lösen sie sich auch schnell wieder auf und starten neue Projekte. So ist da immer ein Keuchen und ein Fleuchen, immer alles in Bewegung, aber nichts bekommt richtig Fisch und nichts bekommt richtig Fleisch aufs Rückgrat, mal so etwas ungelenk formuliert. Man freut sich dann, wenn man jemanden sieht, beziehungsweise persönlich gesehen habe ich ihn nicht, aber eine Platte von jemandem sieht an einem Stand, wo man denkt, der Typ ist oldschool, der lässt sich nicht drängen und der macht so sein Ding. Mir fiel diese Platte auf Wagner. Und hinter diesem Wagner, hinter diesem Dänen steckt Sune Rose Wagner, der männliche Teil von den Ravenettes. Was hat der denn gemacht? Der hat jetzt in Dänemark ein Album eben unter schlicht und einfach Wagner veröffentlicht, in dem er ohne seine weibliche Partnerin von den Ravenettes ein Album in dänischer Sprache singt und spielt. Und man hört erneut diese klirrenden Surf-Garage-Gitarren sehr lieblich, das Ganze teilweise mit wunderschönen Melodien. Das hat einfach Klasse, wie überhaupt die Ravenettes eine der dänischen Bands sind, die vor einer ganzen Reihe von Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Damals wurden die Strokes noch richtig euphorisch gefeiert. Wir hatten gerade die White Stripes. Alles schaute auf Bands, die als Duo daherkamen. Und die Ravenettes unterschieden sich ja auf sehr drastische Art und Weise im Grunde von den White Stripes, wenn gleich sie formal im Grunde auch als Duo auf der Bühne standen, ohne Bass, trotzdem eben mit einer sehr eigenen Note. Jetzt möchte ich hier von dem Wagner aus diesem Album mal Musik spielen. Es ist in Dänisch gehalten, der Titel, ich kann ihn gerne verlesen. Tyske Piger. Das ist nicht manieriert, nicht übertrieben, das hat schlicht und einfach Klasse. Das ist Sune Rose Wagner, den wir hier gerade gehört haben. Ich kann nicht alles Gesehene, Erlebte, es waren wirklich interessante Sachen dabei hier jetzt los. Das muss ich erstmal setzen lassen, dafür war keine Zeit. eine chaotische Rückfahrt. Wir machen das immer so, wir treffen uns mit mehreren Leuten in Hamburg und fahren von da mit einem kleinen Bus dann nach Aarhus. Das sind in aller Regel Journalisten, da kommen einige aus München, einige aus Hamburg. Meine Wenigkeit, so war das dies Jahr auch wieder. Dann wollten wir heute Morgen, beziehungsweise gestern am Sonntagmorgen zurückfahren, aber einer von sieben kam hoffnungslos verspätet und das war so richtig eine Lehrgeschichte in Sachen, was aus einer halbstündigen Verspätung im Lauf eines Tages werden kann. Zwei Kollegen vom österreichischen Sender FM4 verpassten das so dringend von ihnen herbeigesehnte Spiel des FC St. Pauli. Letztes Spiel, zweite Liga gegen FSV Frankfurt, weil wir dann zu spät in Hamburg ankamen. Ich verpasste meinen Zug, musste einen später nehmen, der hoffnungslos überfüllt war. Dann prallten wir in Bremen noch auf die Kirchentagsbesucher, die zustiegen. Dann war der Mega-Monster überfüllt, dieser Zug, und hatte in Dortmund Verspätung, sodass ich meinen Anschlusszug nach Wuppertal-Solingen versäumte. Und dann war ich am Ende Lokalzug, also hier Nahverkehr gefahren und dann noch dies und jenes, eine Platte zu Hause nicht gefunden. Und dann war ich erst um 3:03 heute hier und bin heilfroh, dass ich es bis hierhin so halbwegs gerade überlebt habe. Ich will versuchen, das Gesehene und Erlebte am Dienstag morgen in meiner kleinen Show Plan B vielleicht auf einer Stunde mal etwas geordneter zu erzählen, als ich das hier und heute schaffe. Gleichwohl bringe ich eine weitere Band ins Spiel aus Dänemark, die ich im Ansatz auch ganz okay und gut finde, auch mit dieser melodischen Zerbrechlichkeit, die ich persönlich ja sehr an Coldplay schätze, aber über die Länge eines Albums gehört eben natürlich nicht mit der Klasse von Coldplay, rede ich hier von der dänischen Band Oh No Oh No, von der ich jetzt einen Titel spielen möchte aus dem Album Eggs und der heißt Swim. take life from a brush that is painless and dry. We were young, conspicuously unborn. Let's go out. Auch diese Band fuhr in ihren Songs immer einen Schuss Coldplay mit sich, plus vielleicht ein paar Einflüsse, so Roxy Music, Brian Ferry, wie das gerade zu hören war. Trotzdem sind sie mir irgendwie die Liebsten aus diesen kleineren europäischen Ländern, deren Bands es so nach draußen drängt. Ozark Henry aus Belgien, die ich vor einigen Jahren wirklich mit einem bezaubernden Konzert gesehen habe, wo mir auch gesagt wurde, du in Brüssel, da spielen die vor 8, 12, manchmal sogar 15.000 Leuten. The Soft Machine war ihr damaliges Album, aber wenn ich von damals rede, dann meine ich in Wahrheit einen Zeitraum, der jetzt bestenfalls 3 Jahre her ist. Aus diesem Soft Machine Album habe ich besagten Titel gespielt, den ich unglaublich schön einfach finde. Christine von Ozark Henry, einer Band, bei der ich Zweifel habe, ob sie überhaupt noch existieren. Ich glaube, das Beste und Sinnvollste ist tatsächlich, nach der westfälischen Machart, es nicht zu schnell angehen zu lassen und sich erstmal Netzwerke aufzubauen. Ich habe vor den 24 Uhr Infos, ist vielleicht ein bisschen unglücklich, das jetzt erst zu erwähnen, einen Dänen gespielt namens Rump Pistol. Der hat auch ein eigenes Label vor Jahren schon eröffnet, Rump Recordings. Und hinter Rump Pistol steckt ein einzelner Mann, der heißt bürgerlich Jens, ich habe ihn jetzt kennengelernt. Und Dynamo aus dem letzten Jahr, daraus habe ich eben Musik gespielt, ist ist sein aktuelles Werk. Der Mann ist von einem elektronischen, zerdröselten Jazz kommend so ganz, ganz langsam in eine bassigere Dimension abgedriftet und hatte jetzt auf dem Spot-Festival eine Show, auf der er nicht nur vor seinen Rechnern stand, sondern auch eine Gitarre und ein Gesangsmikrofon vor sich hatte und spielte eine 1A Dubstep-Show mit einigen Tracks, die auch so leichten Two-Step-Flavor hatten. Das war ganz, ganz großes Kino und ich bin mir sicher, dass Rum Pistol, den wir gehört haben, innerhalb dieses Bassnetzwerkes, das ja weltweit funktioniert und dem es völlig egal ist, ob du aus Belgien, Luxemburg, England, Australien oder sogar Brasilien kommst, dass er in diesem Bassnetzwerk noch sich seinen Namen machen wird mit etlichen neuen Tracks, die im Konzert schon zu hören waren, die ich überragend fand. Das war für mich ein absolutes Highlight und wer einfach mal Lust hat, ich sage das zu so später Stunde, ihn auf seinen entsprechenden Seiten zu besuchen. Ich habe es noch nicht schaffen können. Rum Pistol schreibt sich wie das Getränk, also der Rum, und dann wie die Pistole ohne E, also Rum Pistol. Das ist sein Name. Ganz interessanter Typ. So, ich mache weiter mit René Breitbart. Thank you. 1, 3, 4, ganz kurz. Wir haben eben den Titeltrack der aktuellen René Breitbart-EP gehört, Sphere. Hier im Hintergrund, das ist Deep Child mit dem Shibuya Jack im Droido-Remix. Diesen Track habe ich hier von einer Compilation entnommen, die Joachim Spied zusammengestellt hat. Treibende, pumpende, nichtsdestoweniger sehr deepe Tracks mit einigen schmutzigen Tricks und Drehungen in den Breaks, wie das hier zu hören war, zum Beispiel bei Deep Child. Eine ganz tolle Geschichte ist das Joachim Spied Presents Selected 3. So heißt das Album, das jetzt in der kommenden Woche in die Läden geht. Jetzt habe ich hier ein bisschen hier im Verlauf des Abends, insbesondere in der letzten knappen Stunde, so ein bisschen über Dänemark und dänische Bands gesprochen und auch was davon gespielt. Verabschieden möchte ich mich mit einem Duo aus Rumänien. Die beiden nennen sich Livio and Roby und ich spiele sie hier mit der neuen 12er von ihnen, die heißt Premiescu. Eine schöne, swingende Angelegenheit, die ich auch jetzt hier nicht totquatschen möchte. Also fasse ich mich kurz, bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit, wünsche allen eine schöne, friedliche, gesunde, wenngleich auch zum größten Teil, ja, fußballlose Woche und würde mich freuen, wenn wir uns dann gegebenenfalls hier am nächsten Sonntag in diesem Theater wieder treffen. Mein Name ist Klaus Fier, alles Liebe, alles Gute, ciao. Yeah, man, you lay back. All is on, all I did, when it went. Oh yeah, man, you lay back. The sun, I'm not in the wind, I'm high.